an die Zeiten, wo du als Husar Gold verschnürt sogar konntest durch die Straßen reiten. Uniform passé, Liebchen sagt adieu, schöne Welt, du gingst in Fransen. Wenn das Herz dir aufbricht, zeig ein lachendes Gesicht, man zahlt und du musst tanzen. Das Gesicht, man zahlt und du musst tanzen.